Okay, let's turn back to Hebrews 11. Blättern wir zurück zu Hebräer 11. And 2 Timothy chapter 2. Und 2. Timotheus 2. I like those thoughts from Pastor Chet. Ich mag diese Gedanken, die Pastor Chet euch mitgeteilt hat. Jesus Christ is the substance. Jesus Christus ist die Substanz, die Verwirklichung. Let's go back to where we left off about Moses. Gehen wir dort hin, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, mit Mose. Starting with verse 24. Fangen wir im Vers 24 an. By faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. For he was looking to the reward. Denn er schaute auf die Belohnung. By faith he left Egypt. Durch Glauben verließ er Ägypten. Not fearing the wrath of the king. Und fürchtete die Wut des Königs nicht. Now he left Egypt twice. Er hat Ägypten zweimal verlassen. First time he was fearing the wrath of the king. Beim ersten Mal, da fürchtete er sehr wohl den Zorn des Königs. Da ging er nach Midian. And he hid there for about 40 years. Und er versteckte sich dort 4 Jahre lang. But then he came back. Aber dann kam er zurück. And this time when he left, he took the whole nation with him. Und dieses Mal nun, als er auszog, nahm er die gesamte Nation mit sich mit. And he didn't fear the wrath of the king. Er fürchtete die Wut des Königs nicht. For he endured. Denn er hielt standhaft aus. And here it is, as seeing him who is unseen. Und nun kommt das Wichtige, als sähe er den Unsichtbaren. And that's Jesus Christ. Und das ist Jesus Christus. We see him who is unseen. Wir sehen ihn, der unsichtbar ist. And yet the unseen one has great substance. Und dennoch, dieser Unsichtbare hat große Substanz. Because of his word. Wegen seines Wortes. Jesus is the word. Jesus ist das Wort. And he's given us great and magnificent promises. Und er hat uns großartige und wunderbare Verheißungen gegeben. Now turn to 2 Timothy chapter 2. Blätter zu 2. Timotheus 2. And this continues from last week. Und wir werden hier weiter fortfahren von letzter Woche. But the two themes that we've been covering cross paths so perfectly tonight. Aber diese zwei Themen, sie kreuzen sich so auf wunderbare Weise heute Abend. Last week we had a dedication. Letzte Woche hatten wir eine Widmung. And I broke off from Hebrews 11 and chose 2 Timothy 2. Und ich habe Hebräer 11 abgebrochen und bin im 2. Timotheusbrief gegangen. But didn't quite finish the message last week. Und ich habe die Botschaft letzte Woche nicht wirklich vollenden können. Because of these words here in verse 21. Wegen dieser Worte hier im Vers 21. Therefore, if anyone cleanses himself of these things, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. Wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. And I never mentioned what these things were. Ich habe niemals erwähnt, worum es dabei geht. And someone at the door said to me, you didn't say what those things were. Und jemand bei der Tür hat dann zu mir gesagt, du hast gar nicht gesagt, worum es dabei geht. Okay, so I'll mention them tonight. Also ich werde es heute Abend erwähnen. Let's go back to verse 20. Nochmals zurück zu Vers 20. Now in a large house there are not only gold and silver vessels. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße. But there's also vessels of wood and earthenware. Sondern auch hölzerne und irdene. Some to honor, some to dishonor. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. You've got the salad bowl. Da ist die Salatschüssel. And the toilet bowl. Und da ist die Toilettenschüssel. Some bowls are to honor and some bowls are to dishonor. Manche Schüsseln sind zur Ehre, andere zur Unehre. That's what it's saying here. Davon ist hier die Rede. Therefore, if anyone cleanses himself of these things, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, he will be a vessel of honor. Wird er ein Gefäß zur Ehre sein. As I said last week, this is one of the 10 of my favorite verses in the Bible. So wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, dieser Vers gehört zu den 10 Lieblingsversen. A promise of God. Eine Verheißung Gottes. He will be a vessel for honor. Er wird ein Gefäß zur Ehre sein. Sanctified. Geheiligt. Useful to the master. Nützlich dem Hausherrn. Prepared for every good work. zu jedem guten Werk bereitet. A vessel for honor, ein Gefäß zur Ehre, sanctified, geheiligt. That means put on the side by God. Das bedeutet von Gott zur Seite gesetzt werden. Useful to the master. Nützlich dem Hausherrn. Those words always give me goosebumps. Da bekomme ich immer Gänsehaut bei diesen Worten. Useful to the master. Nützlich dem Hausherrn. Prepared for every good work. Zu jedem guten Werk bereitet. But these things we've got to cleanse ourselves of. Aber von diesen Dingen müssen wir uns reinigen. What are these things? Um welche Dinge geht es da? Actually, in the Elberfelder, the word things is not there. Also in der Elberfelder steht eigentlich dieses Wort Dinge nicht. It just says von diesen. Da heißt es eben nur von diesen. And in my Bible, things is in italics. Und in meiner Bibel finde ich dieses Wort Dinge in Klammer gesetzt. That means it's not there. Also es bedeutet eigentlich, es ist gar nicht da. It just says from these. Das heißt einfach von diesen. And now if we go back just for a moment, we see what these things or these are. Wenn wir nochmals jetzt kurz zurückgehen, dann sehen wir, was es, worum es dabei geht bei diesem and Wort. And they're not actually things. Und das sind nicht eigentlich Dinge. They're actually people. Sondern das sind eigentlich Menschen. People who contaminate us. Menschen, die uns kontaminieren. Also. People who infect us. Die uns infizieren. People who poison our pure minds. Leute, die unseren reinen Verstand vergiften. And take us away from faith. Und uns wegziehen vom Glauben. And we see that in verse 18. Und wir sehen das aus dem Vers 18 heraus. Men who have gone astray from the truth. Die von der Wahrheit abgeirrt sind. These are these. Diese sind diese. Saying that the resurrection has already taken place. Indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. And they upset the faith of some. Und den Glauben mancher zerstören. Now why would my faith be upset if someone said the resurrection has already happened? Nun, wie kann mein Glauben zerstört werden, wenn jemand sagt, die Auferstehung ist schon geschehen? Do you know that the resurrection took place? Weißt du, die Auferstehung ist schon geschehen. And that person's faith falls apart. Und dann zerfällt dieser Glaube von diesem Menschen. Why, with one error? Warum? Mit einem Pfeil? Does someone else's faith just crumble? Kann der Glaube von jemand anderem zerfallen? These people were teaching that the resurrection that was spoken of in the Scripture. Diese Leute behaupteten, dass die Auferstehung, von der in den Schriften die Rede ist, already took place in a spiritual way. Schon auf geistliche Weise stattgefunden hatte. And? Na und? What's the problem? Wo ist das Problem? A big problem. Ein großes Problem gibt's da. Because our faith, weil unser Glaube, is an objective faith. Ist ein objektiver Glaube. Our faith, unser Glaube, is we trust what God says. Bedeutet, dass wir vertrauen auf das, was Gott sagt. We trust what God plainly says. Wir vertrauen auf das, was Gott ganz direkt und deutlich sagt. And if it's no longer plain, und wenn das nicht mehr deutlich ist, then the faith of some completely crumbles. Dann kann der Glaube von jemand ganz einfach zerfallen. Let me illustrate it. Ich möchte das noch illustrieren. Zechariah prophesied in chapter 9, verse 9. Zachariah prophezeit in Kapitel 9, Vers 9, that Messiah would come on a donkey. Dass der Messias auf einem Esel reitend einziehen würde. Did he come on a donkey? Tat er das auf einem Esel? Yes, he did. Ja, das war so. Revelation chapter 19 and verse 11, Offenbarung 19, Vers 11 heißt es, says that Jesus will return on a white horse. Dass Jesus auf einem weißen Pferd zurückkommen wird. Will he return on a white horse? Wird er auf einem weißen Pferd zurückkommen? Well, what does that mean now? Nun, was bedeutet das jetzt? White signifies righteousness. Weiß steht für Gerechtigkeit. Horse signifies power. Das Pferd, das steht für Kraft. And somehow the plain written word to us, und plötzlich wird das deutlich uns geschriebene Wort, suddenly loses its power. Es verliert seine Kraft. The power of plainly being spoken. Die Kraft des deutlich Ausgesprochenen. He came on a donkey. Er kam auf einem Esel. Just like it said. So wie es geschrieben war. Do you know what? Wisst ihr warum? He's coming on a white horse. Er kommt auf einem weißen Pferd. Like it says. So wie es geschrieben steht. And when someone comes in, Und wenn dann jemand kommt und and takes the plainness of the word und die Deutlichkeit des Wortes hernimmt and starts to spiritualize everything und beginnt alles zu vergeistigen as their main interpretation, nämlich als hauptsächliche Interpretationsweise. Now there's a lot of room for spiritualizing. Ja, es gibt viel Platz, viel Raum für Geistliches. But it has to be based on the plain truth. Aber es muss auf der klaren Wahrheit basieren. It has to be on the foundation. Da muss ein Fundament da sein. Of a clear, plain interpretation. Und zwar eine klare, ganz eindeutige Interpretation. Just like in Galatians 3. So wie es in Galater 3 heißt. Galatians 4, when Paul oder Galater 4 said, these two women speak of two covenants. Da sagt Paulus, diese zwei Frauen, sie stehen für zwei Bündnisse. But those covenants were already clearly explained. Aber diese Bündnisse wurden ja ganz klar schon erklärt. It didn't start with him spiritualizing two ladies. Das heißt, es hat nicht begonnen da bei ihm, dass er zwei Damen quasi vergeistlicht darstellte. So look at verse 14 of chapter 2. Nun schauen wir uns den Vers 14 an von Kapitel 2. Remind them of these things and solemnly charge them in the presence of God not to wrangle about words. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen. Which is useless. Was zu nichts nütze and ist. And leads to the ruin of the hearer. Sondern zum Verderben der Zuhörer ist. What is this battling of words? Was soll dieser Wortstreit? It's battling about what people think the Bible is trying to say. Da wird gestritten über das, wovon Leute glauben, dass das die Bibel ausdrückt. Like there was this cartoon about two theologians. Da gibt's so einen Cartoon von zwei Theologen. And they were so angry. Die waren so zornig. And they both had their fingers in the Bible. Und beide zeigten mit ihren Fingern in die Bibel. And the one said, I don't care if it says yes in your Bible. Und der eine sagt, es ist mir gleich, ob in deiner Bibel da steht ja. In the Greek it says no. Im Griechischen steht nein. And they're fighting. Und die kämpfen dagegen. But the issue is, aber worum es doch geht, that our faith ist, dass unser Glaube rests on a plain interpretation of the scripture. Auf einer klaren Interpretation der Schrift beruht. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. Was Jesus a shepherd? War Jesus ein Hirte? Up in heaven is it? You know what? Im Himmel, weißt du was? You think what you want. Denk, was du willst. But Jesus is my shepherd. Aber Jesus ist mein Hirte. You can have your own mental picture of what he looks like, but I'll tell you. Du kannst dir alles Mögliche vorstellen von ihm, wenn du möchtest. Scripture says the Lord is my shepherd. Aber ich sage dir, wenn in der Schrift steht, der Herr ist mein Hirte, he is my shepherd. Er ist mein Hirte. Period. Punkt. It says what it means. Es sagt das, was es ihm auch bedeutet. That means that the scripture, und das bedeutet, dass die Schrift for all of us, für alle von uns, we need to study it. Dass sie von allen von uns verse studiert werden muss. Be diligent. Vers 15, strebe danach. Teenagers, children, Teenager, Kinder, grandparents, Großeltern. Be diligent to present yourself approved to God. Streb danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Approved for what? Bewährt wofür? As a vessel. Als ein Gefäß. Ready to be used. Ein Gefäß, das bereit ist, verwendet zu werden. Who God can plainly speak to. Zu dem Gott ganz deutlich sprechen kann. Who lives by the scripture. Und der von der Schrift her lebt. Look at verse 16. Schaut euch den Vers 16 an. Let's read 15 all the way through. Nochmals Vers 15. Approved to God as a workman who does not need to be ashamed. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Accurately handling the word of truth. Der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Now here's a warning. Und nun kommt eine Warnung. But avoid worldly and empty chatter. Die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide. For it will lead to further ungodliness. Denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit and fortschreiten. Their talk will spread like gangrene. Und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Among them are Hymenaeus and Philetus. Dazu gehören Hymenaeus und Philetus. He mentions two men. Er erwähnt hier zwei Männer, who are twisting the scripture, die die Schriften verdrehen, who are minimizing the plainness and the power of the word, die die Kraft des Wortes minimalisieren, also verringern. He says these men have gone astray from the truth. Er sagt, die sind von der Wahrheit abgeirrt. Saying that the resurrection has taken place. Indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. And they upset the faith of some. Und den Glauben mancher zerstören. Do you know, as we studied Hebrews 11, wie wir in Hebräer 11 jetzt studiert haben, we've studied the biblical worldview. Wir haben die biblische Weltsicht studiert. That God created the heavens and the earth, He spoke it into existence. Dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, er hat das richtig in die Existenz hineingesprochen. Jesus believed it. Jesus hat daran geglaubt. Moses believed it. Mose hat daran geglaubt. Peter believed it. Petrus. Paul believed it. Paulus hat David das geglaubt. David. David. All these men wrote about it. Alle diese Männer, sie schreiben darüber. But some Christians don't have it settled in their minds. Aber manche Christen, die haben das nicht verankert in ihren Gedanken, their hearts. In ihrem Herzen. You know, Jesus could have been wrong. No, weißt du, Jesus hätte sich irren können. I mean, hey, I went to biology school. Also weißt du, ich habe Biologie studiert. I mean, Jesus never went to biology class, I did. Jesus hat ja niemals Biologiestudium betrieben, also ich schon. I took physics and Jesus didn't. Und ich habe Physik studiert und Jesus hat das nicht gemacht. Oh, really? Ah, wirklich? How about this one? Jesus, wie wär's damit? Existed before the world existed. Jesus hat schon existiert, bevor die Welt existierte. Jesus existed before time existed. Jesus existierte, bevor die Zeit existierte. How about this one? The Bible says that all things were created through him. Wie wär's damit? In der Bibel steht, alles wurde durch ihn erschaffen. Cleanse yourselves of these things. Reinigt euch von diesen Dingen. Settle these things in your mind. Und macht diese Dinge klar in eurem Verstand. People have gone astray as far as the origin of this universe. Und Leute sind so weit abgeirrt wie in Bezug auf diesen Ursprung des Universums. You cannot mix the two. Die zwei Dinge kann man nicht miteinander vermengen. We want to be sanctified. Wir wollen geheiligt sein. That means set apart by his word. Das bedeutet, durch sein Wort zur Seite gestellt sein. John 17, 17. Johannes 17, 17. If John Wesley was alive today, wenn heute noch John Wesley leben würde, ask him about evolution. Dann fragt ihn über die Evolution. Ask him what he thought. Was denkt er über die Evolution? If George Whitefield was alive today. Wenn der George Whitefield heute noch leben würde. Ask him if he believed in creation or evolution. Dann fragt ihn doch, ob er an die Schöpfung oder an die Evolution glaubt. Billy Graham. Oder Billy Graham. How about Richard Wurmbrand? Oder Richard Wurmbrand. You can call Dr. Cho today. He's alive. Call him in South Korea. Ihr könnt ihn heute anrufen, Dr. Cho in Südkorea. Has 800,000 people in his church. Hat 800,000 Menschen in seiner Gemeinde. Very fruitful. Sehr fruchtbringend. Ask him what he thinks about creation. Fragt ihn, was er über die Schöpfung denkt. And evolution. Und über die Evolution. Ask fruitful men of God what they think. Fragt Leute, die Frucht bringen, was sie ask über das denken. Ask people who are useful to the master where their convictions lie. Fragt Menschen, die für ihren Herrn nützlich sind, wo ihre Überzeugungen sind. Let's go to Abel. Gehen wir zu Abel. By faith, Abel offered a better sacrifice. Im Glauben opferte Abel ein besseres Opfer. Why? Warum? He offered the blood. Weil er brachte Blutopfer. Because it's by grace. Weil es durch die Gnade geschieht. Ask useful men of God. Fragt nützliche Männer Gottes. Whether it was faith or works. Ob es um die Werke geht oder um den Glauben. There are a lot of strange people in this world today. Es gibt sehr viele seltsame Leute heute auf dieser Welt. They will get their teachings not from the plainness of the book. Die erhalten ihre Lehre nicht von dieser Deutlichkeit des Buches. But from obscurity. Sondern von einer Art verdunkelten Sichtweise. I will never be fruitful in the master's hand. Ich werde niemals Frucht bringen in der Hand des Meisters. Until this book. Bis dieses Buch is in my heart, in meinem Herzen ruht, useful to the master, dem Hausherrn nützlich sein, set apart, zur Seite gesetzt sein. Anyone can take their Bible and open it. Jeder kann seine Bibel nehmen und sie öffnen and say, God, speak to me. Und kann sagen, Gott, sprich zu through mir the plainness of your word. Durch die Deutlichkeit deines Wortes. Mansions in heaven. Wohnungen im Himmel. I wonder what they mean. Ich frage mich, was das bedeutet. I tell you what they mean. Ich werde dir sagen, was das bedeutet. I have one of the kids from the Sunday school come and tell you what it means. Ich werde jemanden aus der Sonntagsschule holen von den kleinen Jungs und die werden dir sagen, was das bedeutet. I'll get little Tamara. Ich werde die kleine Tamara holen. Daughter from Vera, come up here. Tell this gentleman what that verse means. Tamara, erzähl diesem Mann, was das bedeutet. It means, sir, that we have mansions in heaven. Es bedeutet, Herr, dass wir Wohnungen im Himmel haben. And God made them for us. Und Gott hat sie für uns geschaffen. Just like that. Ganz einfach so. And such is the kingdom of heaven. Und so ist das Königreich im Himmel. A childlike faith. Ein Glaube, der kindgerecht ist. God said it. Kindgemäßer Glaube. Gott sagte es. I believe it. Ich glaube es. That's why I love the Bible. Deshalb liebe ich die Bibel. Nobody can steal that from me. Das kann mir niemand wegnehmen. A plain, simple interpretation of Einfache, the Scripture. Klare Interpretation der Schrift. Revelation chapter 20. Offenbarung 20. Jesus is coming back and he will reign 1,000 years. Jesus wird zurückkommen und er wird 1,000 Jahre herrschen. Wonder what that means. Ich frage mich, was das bedeutet. I guarantee there's people in this room who will argue with me. Ich garantiere euch, es gibt Leute hier in diesem Raum, die würden mit mir darüber debattieren. He's not coming back to reign 1,000 years. Er kommt nicht zurück und wird hier 1,000 Jahre regieren. You're a premillennialist, aren't you? Du bist ein Prämillennialist. Oh yeah, I know your theology. Ja, ich kenne deine Theologie. Well, sir, it says 1,000 years. Nun, mein Herr, da steht 1,000 Jahre. And reigned with Christ 1,000 years. Und regierten mit Christus 1,000 Jahre. And it says it again, 1,000 years. Dann wiederholt das noch einmal. Wonder what that means. Ich frage mich, was das Do you ever bedeutet? See people who study Revelations and they twist the book to this unbelievable concoction of ideas? Kennt ihr Leute, die das Buch der Offenbarung studieren und dann so ganz unglaubliche Ideen daraus hervorholen? Do you know what that does? Wisst ihr, was das wirkt? It ruins the hearer. Das zerstört den It destroys people's capacities. Das zerstört die Kapazität because von Menschen. They're afraid of the book. Weil sie dann Angst haben vor diesem Buch. What could these verses mean? Na, was sollten diese Verse denn bedeuten? They're afraid just to read and receive. Die sind einfach dann schon vor Furcht erstarrt, das zu lesen und das because aufzunehmen. Because there's pseudo spiritual intellectual people who have to read into everything. Da gibt's diese pseudo geistlichen Intellektuellen, die lesen alles Mögliche da hinein. I read this one book. It said, now in Revelation chapter 11, the two witnesses. Na, ich habe dieses eine Buch gelesen. In Offenbarung 11 heißt es von den zwei Zeugen. The two witnesses cannot be speaking of two people. Diese zwei Zeugen, da kann nicht die Rede sein von zwei Menschen. Why? Warum? It's not speaking of two people. Da heißt es nicht zwei Leute. It's speaking of the church. Da ist die Gemeinde gemeint. Because Jesus sent them out in twos. Weil Jesus hat sie ja zu zweit so ausgeschickt. Two represents the church. Also die zwei, die repräsentieren die Gemeinde. What are you talking about? Wovon redest du? Where are you getting these thoughts from? Woher kommen diese Gedanken? Did you eat too much pizza last night with pepperoni on it? Hast du viel Pizza gestern Abend gegessen und zu viel Pfefferoni? You were just fantasizing. Du fantasierst das einfach. And this one guy wrote this whole book. Und da gibt's einen Mann, der hat ein ganzes Buch on geschrieben. On how Jesus would return. Über die Art und Weise, wie Jesus zurückkehren wird. 1984. And I have it upstairs in my library. Und ich habe das da oben in meiner Bücherei. And he could prove it like couple dozen different ways. It was definitely 1984. Und er kann das beweisen auf dutzende Weise, und das ist auf jeden Fall 1984. Everybody knows that Adam was born in 4004 BC. Weil jeder weiß ja, dass Adam 4004 vor Christi geboren wurde. Who's everybody? Wer ist jeder? You just said that. Du hast das jetzt gesagt. And concocts this whole incredible fantasical idea. Und dann wird diese unglaubliche Fantasie da geboren. And people listen. Und die Leute hören darauf. And their faith is destroyed. Und ihr Glaube wird zerstört. Because they're afraid of the book. Weil sie Angst haben vor diesem Buch. And there's no reason to be afraid. Es gibt aber keinen Grund dafür, Angst We can zu haben. All study. Wir können das alle studieren. And you read it. Und du liest das. And when Jesus reigns 1,000 years, und wenn he Jesus will reign 1,000 years. 1,000 Jahre regiert, dann heißt es, er wird 1,000 Jahre regieren. Is the God of this world, und wenn es heißt, er ist Gott dieser Welt, that's what it means. Dann bedeutet das einfach and das. When it's by grace, through faith, und wenn es durch Gnade im Glauben geschieht, it's by grace, through faith. Dann geschieht es durch Gnade im Glauben. I'll just close with this. Ich möchte mit Folgendem abschließen. I have another scholar upstairs. Ich habe noch ein Buch eines Schriftgelehrten da oben. I can't stand his teaching. Ich halte den seine Lehre einfach nicht aus. His interpretation of John 3:16. Seine Interpretation von Johannes 3:16. For God so loved the world, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, that he sent his only begotten Son, dass er seinen eingeborenen Sohn schickte, that whosoever he would cause to believe, so dass jeder, den er dazu bringt zu glauben, should have eternal life, ewiges Leben haben he soll. He puts it right in there. Der fügt das einfach ein. And he's one of the most well-known teachers in America. Er ist einer der bekanntesten Lehrer in Amerika. And I think, wow. Und ich denke, wow, come on. Komm, das gibt's nicht. Come on. How can you twist John 3:16? Wie kannst du Johannes 3:16 so verdrehen? Wow. It says what it says. Das heißt doch das, was da steht. And that's the power of our lives. Und das ist die Kraft unseres Lebens. You know, when some teenagers stand before the Lord, so wenn einer der Teenager mal vor dem Herrn stehen wird, they're going to put some scholars to shame. Dann werden diese Teenager manche Schriftgelehrte Scham ins Gesicht bringen. Because they twisted the scripture, weil die Schrift so sehr verdreht. Instead of just reading it for what it was. Anstelle sie so zu lesen, wie sie da steht. Amen. Amen. Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For our salvation. Für unsere Errettung. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. And you have never given your life to Jesus. Und du hast dein Leben niemals Jesus übergeben. Pray with me tonight. Dann bete mit mir heute Abend. The scripture says, in der Schrift heißt es, for God so loved the world, Gott hat die Welt so sehr geliebt, that he gave his only begotten son, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, that whosoever would believe, damit jeder, der glaubt, should not perish, nicht verloren geht, but have eternal life, sondern ewiges Leben hat. Do you want to have eternal life tonight? Möchtest du das ewige Leben heute Abend haben? Through Jesus. Durch Christus. He shed his blood for you. Er hat sein Blut für dich vergossen. And you can trust him for that. Und du kannst ihm darauf vertrauen. Through a prayer. Durch ein Gebet. Pray with me. Bete mit mir. Say, Jesus, save me. Sag, Jesus, errette mich. Be my savior, please. Sei mein Erretter, bitte. Take away my sin. Nimm meine Sünden weg. And give me the gift of eternal life. Und gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Just as it's written. So wie es geschrieben steht. In your word. In deinem Wort. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.